Dialoge Seite 129. Höre, ich treffe alle gegenwärtigen und künftigen Zeitungen mit fiskalischen Maßnahmen, welche diese Unternehmungen der öffentlichen Meinung gebührend in Schranken halten werden.